Hallo, hallo and hello. Hallo, hallo und nochmals hallo. Hope you're having a wonderful morning. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Morgen. So, look what else he says. Schau mal, was er sonst noch sagt. Whatever is merciful. Was auch immer barmherzig ist. Ooh, if you would think of God only as a very merciful God, and that's what you would fix your thoughts upon. Wenn du Gott nur als einen sehr barmherzigen Gott sehen würdest und deine Gedanken darauf ausrichten würdest, you might have a better relationship with him. Hättest du vielleicht eine bessere Beziehung zu ihm. How do you have a really intimate relationship with somebody that you are not convinced he's merciful? Wie kannst du eine wirklich innige Beziehung zu jemandem haben, von dem du nicht überzeugt bist, dass er barmherzig ist? I tell you how. Ich sage dir wie. Not at all. Gar nicht. No way you can have an intimate relationship with God if you don't believe he's merciful. Du kannst keine enge Beziehung zu Gott haben, wenn du nicht glaubst, dass er barmherzig ist. But now let's talk a little bit about you and me. Lass uns jetzt ein bisschen über dich und mich reden. So, what about the people who hurt us? Was ist mit den Menschen, die uns verletzen? What about the people who are not nice to us? Was ist mit den Menschen, die nicht nett zu uns sind? We think thoughts of revenge. Wir denken an Rache. We think thoughts of being a victim. Wir denken daran, dass wir Opfer sind. We think thoughts of how terrible they've acted. Wir denken daran, wie schrecklich sie sich verhalten haben. So we fill our hearts with thoughts that are opposite of being merciful. So füllen wir unser Herz mit Gedanken, die das Gegenteil von Barmherzigkeit sind. Ah, they don't deserve anything good, so I'm not going to give them anything good. Ah, die haben nichts Gutes verdient, ich werde ihnen nichts Gutes geben. So what would happen? Was würde also passieren? If you would buy a simple choice. Wenn du dich einfach dafür entscheiden würdest, to obey the Bible. Der Bibel zu gehorchen. You would choose thoughts of mercy towards those people. Du würdest dich für Gedanken der Barmherzigkeit gegenüber diesen Menschen entscheiden. Isn't that incredible? Ist das nicht unfassbar? So look. Sieh mal. Somebody upsets you. Jemand ärgert dich. And the first natural thing that happens, of course, is what? Und was passiert dann natürlich als erstes? The bad thoughts are coming into your heart about these people. Du bekommst schlechte Gedanken über diese Menschen in dein Herz. Yes, it's very natural. Ja, das ist ganz natürlich. The question is not what thoughts come to you, the question is what thoughts continually do you choose to dwell on. Die Frage ist nicht, welche Gedanken dir kommen, die Frage ist, welche Gedanken du immer wieder wählst, um bei ihnen zu verweilen. You actually have the authority to stop thinking what you're thinking and choose different thoughts. Du hast es in der Hand, deine Gedanken zu stoppen und andere Gedanken zu wählen. So, instead of thinking bad thoughts of those people who've hurt you, think about like this. Anstatt also schlechte Gedanken über die Menschen zu denken, die dich verletzt haben, denke so. And fix the thoughts on this. Und richte die Gedanken darauf aus. Lord, they do not deserve any nice thing from me. Herr, sie haben nichts Nettes von mir verdient. Neither do I deserve any good thing from you. Und ich verdiene auch nichts Gutes von dir. Oh, you have been so kind and merciful to me. I thank you so much. Oh, du warst so freundlich und barmherzig zu mir. Ich danke dir so sehr. And this is what I'm going to do to the people who have not been nice to me. Genau das werde ich auch mit den Leuten machen, die nicht nett zu mir waren. So now you start to think of ways to be merciful. Jetzt überlegst du dir, wie du barmherzig sein kannst. No, Reinhard, you're crazy. Nein, Reinhard, du bist verrückt. I'm not going to start about giving nice things or doing nice things to people who've been mean to me. Ich werde nicht damit anfangen, Leuten, die gemein zu mir waren, etwas Nettes zu geben oder zu tun. Well, stay in your prison if that's what you like. Nun, dann bleib in deinem Gefängnis, wenn du das willst. I'm not going to force anybody to get out of the prison if they don't want to get out. Ich werde niemanden dazu zwingen, das Gefängnis zu verlassen, wenn er es nicht will. But I'm telling you, if you choose to obey this Bible verse here. Aber ich sage dir, wenn du dich entscheidest, diesen Bibelvers zu befolgen. And you say, I, by choice, und sagst, ich entscheide mich, will dwell on thoughts of mercy rather than thoughts of revenge and anger and hurt, lieber in Gedanken der Barmherzigkeit zu verweilen, als in Gedanken der Rache, des Zorns und der Verletzung, you will see how good that will do to you and restore relationships. Dann wirst du sehen, wie gut dir das tut und wie du Beziehungen wiederherstellen kannst. You know what has helped me? Weißt du, was mir geholfen hat? When I found it hard Do truly forgive people who've wounded me? Als es mir schwer fiel, Menschen, die mich verletzt haben, wirklich zu vergeben. Here's what I started to do. Ich habe Folgendes getan. I thought about myself. Ich habe über mich selbst nachgedacht. And then I thought where I deserve to be. Und überlegt, wo ich es verdient hätte zu sein. And then I began to think how merciful my God is to me. Und dann fange ich an zu denken, wie barmherzig mein Gott zu mir ist. And then I began to create thoughts and dwell on thoughts how I could be merciful to those people. Und dann fange ich an, mir Gedanken zu machen, wie ich diesen Menschen gegenüber barmherzig sein kann. And how I desire for them to experience the merciful God. Und wie ich mir wünsche, dass sie den barmherzigen Gott erfahren. So I started to pray for these people. Also habe ich angefangen, für diese Menschen zu beten. Do you know how many self-pity prayers Christians have prayed? Weißt du, wie unzählig viele Selbstmitleidsgebete Christen gebetet haben? Oh Lord, my life has been so hard. Look at the enemies I'm treating me. Please help me. Oh Herr, mein Leben ist so schwer. Sieh dir die Feinde an, wie sie mich behandelt. Bitte hilf mir. Instead of praying like this. Anstatt so zu beten. Lord, how merciful have you been to me over the years? This is too deep for me to understand. Herr, wie barmherzig bist du in all den Jahren zu mir gewesen? Das kann ich nur schwer begreifen. My heart desires. Mein Herz wünscht sich. That these people who have not been merciful and kind and good to me, that they will experience your mercy. Dass diese Menschen, die nicht barmherzig und freundlich und gut zu mir waren, deine Barmherzigkeit erfahren. My heart desires. Mein Herz wünscht sich. That these people will be impacted by merciful God. Dass diese Menschen von dem barmherzigen Gott beeinflusst werden. Let your creative Holy Spirit. Lass deinen kreativen Heiligen Geist. Give me creative ideas how I can express true mercy to these people. Mir kreative Ideen geben, wie ich diesen Menschen gegenüber Barmherzigkeit zeigen kann. You create your own heaven or your own hell by the thoughts that you dwell on. Du schaffst dir deinen eigenen Himmel oder deine eigene Hölle durch die Gedanken, die du denkst. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es dir geht. But I like heaven on earth a lot better than hell on earth. Aber mir gefällt der Himmel auf Erden viel besser als die Hölle auf Erden. So, start to think thoughts of mercy. Fang also an, Gedanken der Barmherzigkeit zu denken. And tomorrow we will continue. Morgen fahren wir weiter.